Als Leiter der gesamten Luftschutzübung, die vom 26. bis 28. Juli in Berlin in einem Teil der Kurmark stattgefunden haben, möchte ich nach deren Beendigung einige Worte an die Bevölkerung Berlins und der Kurmark richten, ihr meinen Eindruck schildern und, um es gleich vornwegzunehmen, ihr Dank und Anerkennung auszusprechen. Den Rahmen für die Luftschutzübung gab eine von mir als dem Kommandanten des Luftverteidigungskommandos Berlin geleitete militärische Luftwaffenübung, bei der als Verteidiger Berlins und eines Teils der Kurmark Jagdflieger, Flakartillerie und Luftnachrichtentruppen eingesetzt waren, während Kampffliegerverbände verschiedener Art anzugreifen hatten. Gleichzeitig mit dem Einrücken der Flakartillerie in ihre Stellungen, der Startbereitschaft der Jagdflieger auf ihren Einsatzhäfen und der Luftnachrichtentruppe in ihre Funk- und Fernsprechstellen wurde durch die örtlichen Luftschutzleiter, also den Polizeipräsidenten Berlin und den Oberpräsidenten Brandenburg, der zivile Luftschutz mit den Berlinern nun schon vertrauten Sirenenton aufgerufen. Aufgrund meiner Kenntnisse der ungeheuren Wirkung unserer Angriffs- und Verteidigungsluftwaffenverbände und aufgrund des vorzüglichen Eindrucks, den ich von dem aufopferungsvollen und selbstlosen Zusammenarbeit sowie tiefem Können aller Kräfte von Berlin gewonnen habe, kann ich in vollster Verantwortlichkeit als Kommandeur dieses Luftverteidigungsgebiets der Gesamtbevölkerung von Berlin zurufen, dass Berlin geschützt ist wie kaum eine andere Stadt der Welt und dass es kaum feindlichen Angriffskräften möglich sein wird, durch die in tiefer Staffelung vorgelagerten Reihen der Verteidigungskräfte Berlin als Bombenziel zu erreichen. Dass aber, wenn ja das eine oder andere Flugzeug sich bis Berlin durchschmuggeln sollte, es in Berlin einen blutigen Empfang erhalten und in der Bevölkerung abwehrbereite, selbstbewusste und starke Menschen finden wird, die den einen oder anderen vielleicht geglückten Bombenabwurf mit der dem Deutschen gegebenen seelischen und körperlichen Standhaftigkeit ertragen dort.